Das nigerianische nationale Kim Jong-ilismus Studienkomitee stellte am 18. Juli ins Internet einen Beitrag, in dem die extreme Menschenrechtsverletzung durch die USA kritisiert wurde. Darin wurde anhand der Materialien entlarvt, dass die USA ein Land der schlimmsten Menschenrechtsverletzung und die weltweit größte Menschenrechtswüste sind. Die Unverschämtheit und Niederträchtigkeit der USA, die sich als Menschenrechtsrichter bezeichnen, kämen durch ihre Menschenrechtskampagne gegen die TVIAK klar ans Licht.